So wie der Zusammenhang dieser Gattung mit der Broschürenbildung in den ersten 5 Jahren des josephinischen Jahrzehnts, lassen das Bild einer dem unmittelbaren tagespolitischen Engagement verpflichteten Gattung entstehen, deren Autoren fast ausschließlich Brüder der Wiener Logen waren. Dem entsprachen auch die Folgen der Zensurerlöse des Kaisers. Sie bedeuteten die Lockerung der Staatskontrolle gegenüber der Literatur, der in genau abgemessener Freiraum ausgespart wurde, und zwar unter den Aspekten der Ökonomie, der Rechtsreform, des Staatskirchentums und eines beginnenden bürgerlichen österreichischen Nationalgefühls, mithin des ideologischen Inhalts der kaiserlichen Reform. Das soll nun an 3 Beispielen kurz gezeigt werden, die zeitlich den Raum zwischen 1780 und 1795 abstecken, als einer Zeit, in der sich eine speziell geartete Romanliteratur in den deutschsprachigen Ländern der Habsburger Monarchie entwickelte. Auf den ersten Blick scheint Joram Petzels Faustin oder Das philosophische Jahrhundert 1783 hinter seinem Vorbild Candide weit zurückzustellen und manches Gemeinsame mit Wetzels Belphegor zu haben. Ebenso ist Paul Weidmanns Held im gemeinen Leben 1785 ohne den durch mehrere Instanzen vermittelten Einfluss von Richardson und Gelland nicht zu denken. Schließlich setzte Ignaz Aurel Fisslers Marc Aurel 1792 durch die Aufnahme der Dialogform und durch die Entwicklung seines Verfassers selbst eine deutliche Zäsur. Die 3 angeführten Werke repräsentieren gleichzeitig die bekannten Genres des empfindsamen bürgerlichen Romans Weidmann, des stationenhaft gegliederten Reiseromans Petzl und des dialogischen Staatsromans Petzl. Ihre bildungsästhetischen Programme sind in Vorlegen niedergelegt. Von Weidmann besitzen wir außerdem eine unfindliche Ästhetik des Epischen in seiner Abhandlung von der Epopee von 1774. Dabei ist die unverhüllte polemische Tendenz bemerkenswert, die bei Petzl als Antiklerikalismus erscheint, bei Weidmann als antihöfische Tendenz und bei Fessler als Vernichtung eines problematisch-empirischen Fürstenverhaltens durch das historisch-utopische Gegenwind. Die Verwirklichung dieser polemischen Programme ist das Ergebnis einer stark rhetorischen Vorgangsweise, die alle 3 Texte und Programme im Gegensatz zu dem im übrigen deutschen Sprachraum erschienenen Romanpotenzial recht dürftig erscheinen lässt. Petzl setzt im Faustin die Angriffe gegen Klerus und positiv ausgeübte Religion als notwendiges Ergebnis historischer Informiertheit voraus. Weidmann verlagert die von einer ständisch orientierten Poetik geforderten Tugenden des pathetischen Helden in den Alltag und erklärt sie als wahr im Sinn bürgerlicher Moral gegenüber fürstlicher Verantwortungslosigkeit und gegen die Hinfälligkeit des weltlichen Pathos. Fessler will einem schon verstorbenen Herrscher ein Bild zeitlos allgemeingültiger Verantwortung vorsetzen, noch dazu in der historischen Figur, deren Name ein Topos des Herrscherlobs für Josef selbst gewesen ist. Interessant ist dabei, dass keiner der 3 hier angeführten Texte sich präjudiziert Roman im bereits herkömmlichen Sinn des letzten Drittels des 18. Jahrhunderts nennt. Keiner von ihnen will sich die Beschäftigung mit den Handlungen und Empfindungen des Menschen, wie es Wieland im Agathon gesagt hat, überhaupt zugeben. Engagements mit aktuellen gesellschaftlichen Problemen sind leicht ablesbar und ebenso die literarischen und publizistischen Vorbilder. Sie werden stets einprägsam wiederholt. Die hier angelegte und beobachtbare Auffassung vom Epischen setzt sich aus drei Schichten zusammen. Einmal leitet sie sich aus den rhetorischen Traditionen her, wie sie im süddeutschen Raum dem lateinischen Schulunterricht der Jesuiten entstanden. Dann stammt sie aus der Begegnung mit der frühnationalistischen Poetik der Romania, vor allem mit den Werken der Muratoris, der Biblioteca Poesia Italiana, aber auch mit Gian Vincenzo Gravinas Ragion Poetica von 1708. Drittens, schließlich setzt sie sich mit den vielfältigen Begegnungen mit den theoretischen und praktisch ausgeführten epischen Schriften des deutschen Sprachraums auseinander. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Auseinandersetzung mit einem geänderten historischen Bewusstsein, wie es dem Eindringen des Pragmatismus in der österreichischen Geschichtsschreibung dieser Zeit entsprach, und der alten exemplarisch ausgerichteten Historiographie der Jesuiten. Dafür kann ein Vergleich Johann Baptist Brennrechners Auszug der österreichischen Geschichte von den Anfängen bis auf das Jahr 1780 und Michael Ignaz Schmitz in Wien fertiggestellte in erster Auflage fünfteilige Geschichte der Deutschen 1785 als Beweis dienen. Die Rezeption der Poetik aus dem protestantischen Norden dagegen rief nun einzufällen theoretische Werke von einigem Niveau hervor und lässt gerade auf dem Gebiet der Ethiktheorie intensivere Auseinandersetzung mit französischen Theoretikern verspüren als mit zeitgenössischen Deutschen, die oft gar nicht recht aus erster Hand bekannt waren. Daran haben auch die Versuche Klopstocks, Lessings und Bielands in Wien persönlich Fuß zu fassen oder mit Wien in literarische Verbindung zu treten, nichts geändert. Demgemäß finden wir in der Ausführung der Romane, also in der epischen Technik, oft bloße Skizzierungen und auch den Verzicht auf ästhetische Wirkungen zugunsten aktueller Aussagen. Das hängt mit den behandelten Stoffen zusammen. Die Entwicklung und die gesamten innerpolitischen Probleme der ausgehenden Maria-Theresianischen und beginnenden josephinischen Zeit sind in ihnen in der Regel enthalten. Nun hat vor allem Petzos Faustin sehr oft in der allgemeinen Einschätzung der Literaturgeschichten, wenn sie ihn überhaupt erwähnen, einfach ein abwertendes Urteil gefunden, indem man gesagt hat, es sei ein äußerst trivial gemachter, der Pressepublizistik, der Popularaufklärung verpflichteter Bildungsroman. Nun, meine Damen und Herren, sehen wir uns den Protagonisten, seine Reisen und seine Entwicklung aber an, so kommt man auf etwas ganz anderes. Es ist doch auffallend, dass Petzus Faustin seine Reisen in drei großen Stufen absolviert. Zuerst Bayern, Italien und Spanien, dann von dort nach Mittelamerika, nach Jamaika und Nordamerika, wo sogar als Sklave verkauft wird, und dann zurück über Frankreich nach Berlin, um dort seinen Kreis in Wien, Josephs II., zu schließen. Begleitet wird der junge Faustin von zwei aufklärenden und hinweisenden Freunden, am Anfang von seinem Lehrer Bonifaz, der aber in einer spezifischen Situation, in der sich Faustin allein entscheiden muss, von ihm getrennt wird, und dann einen zweiten Freund, der den sprechenden Namen Waring trägt, zu treffen, der ihn weiter bis nach Wien begleitet. Der Ausgangspunkt von Faustins Reise ist eine vage Begeisterung für Aufklärung, für Erleuchtung, gepaart mit einem unreflektierten Antiklerikalismus. Er will mit seinem Lehrer Bonifaz zusammen in Bayern, zum Beispiel im Distrikt des Klosters, in dem er aufgezogen wird, die kirchlichen Feiertage abschaffen. Der Erfolg davon ist, dass Bonifaz und Faustin von den wütenden Bauern, die sich um ihre Feiern betrogen sehen, verprügelt und mit Steinen beworfen werden und als so ein Stein Faustin auf den Kopf trifft, sagt Bonifaz, dass die Hoffnung besteht, dass vielleicht mehr Licht und mehr Luft durch diese Wunde in seinen Schädel dringen kann. Genauso ist der Übergang von der zweiten, die zweite Stufe bringt nun die Begegnung mit dem schwersten sozialen Problem der Menschheit in der neuen Welt, mit der Sklaverei und ihren Gräueln mit sich, mit denen Faustin aus erster Hand konfrontiert wird. Die dritte Stufe seiner Reisen über Frankreich nach Berlin und um schließlich in Wien zu enden, führt ihn mit den Ursachen all der Reste des Aberglaubens und der Sklaverei in Verbindung, als die er den Absolutismus alter Prägung ansehen lernt. Und auch hier spielt der Zusammenstoß seines Kopfes mit einem Stein wieder eine ganz bedeutsame Rolle. In München wird er Zeuge einer Szene, als wütende Bürger das Haus eines Freimaurers und Akademie-Mitgliedes mit Steinen bewerfen, sodass kein Fenster ganz bleibt. Faustin, der sich ihnen entgegenstellt, wird ebenfalls aufs Neue wieder von einem Stein getroffen. Das Ende bietet eine opernhafte Apotheose. Josef, der Vertreter des Lichts, mit Fackeln auf dem Thron und in Anbetung vor ihm Waring, Bonifaz und Faustin. Nun, was hier eigentlich zur Gliederung dieser Reise zur Aufklärung verwendet wird, ist ganz offenkundig und braucht also nicht beschrieben zu werden. Bei Weidmanns Roman Der Held im gemeinen Leben ist dagegen etwas ganz anderes zum eigentlichen bewegenden Moment der epischen Handlung und auch des Stils geworden. Schon in der Vorrede gibt der Autor ein Programm dessen, was noch kommen soll. Ich zitiere, es heißt dort: Sollten denn nur siegreiche Könige und stolze Eroberer, bei deren rauschenden Taten zwar eine halbe Welt staunt, die andere Hälfte aber blutet und weint, den Namen Helden verdienen? Ist es nicht eine übertriebene Schwächelei für die Großen, nur sie allein ausschließungsweise erhabener Handlungen fähig zu erklären? Lasst uns wenigstens versuchen, die beleidigte, entehrte, abgewürdigte Natur zu rächen, graue Vorurteile abzuschütteln und den echten Wert des Menschen schätzbar zu machen und zu bestimmen. Denn nicht gleißende Außenwerke bestimmen den Wahnsinn. Nicht die Person, die Geburt, der Stand, die Würde, die Pracht, das Glück, sondern die große Seele, die edlen Triebfedern seiner Handlungen, die Aufopferung seiner selbst, die Verachtung seiner Vorteile, die Bekämpfung seiner wilden Leidenschaften und der teuer und schwer errungene Sieg über sich. Dies sind Taten, die den neuen Helden bilden. Zitat Ende. Nun, im Großen und Ganzen behandelt der Held im gemeinen Leben die Schicksale eines bürgerlichen Mannes, der Beamter kaiserlicher Richter wird und der die Not der niederen Stände und ihre Ursachen in der josephinischen Zeit zu sehen vermag, der unerschrocken während seines Dienstes Kinder aus brennenden Häusern rettet und nebenbei eine sentimentale Liebesgeschichte absolviert, bei der ihn seine adelige Geliebte, die den entsprechenden Namen Serafina trägt, durch die Intrigen eines bösen Hocharistokraten zuerst entführt, nach mancherlei Prüfungen ihm wieder begegnet und am Schluss steht also das glücklich liebende Paar vor uns. Es ist nun auch interessant, dass das Buch in zwei Stilebenen auseinanderfällt. Einerseits in die Klischees der empfindsamen Sprache, die merkwürdig unverbunden in der Nachbarschaft von Elendsschilderungen und von Berichten von lasziven Anschlägen adeliger Lebemänner wirken. Ich zitiere: Ich bin in der Tat nicht mehr der, der ich war. Ein etwas, ein gewisses Feuer strömt in meinen Adern, seitdem ich Serafina gesehen. Ich fühle für sie Hochachtung, Gefälligkeit, Freundschaft und Zärtlichkeit. Aber ich weiß nicht zu erklären, was ich noch fühle. Es ist zugleich zauberisch, zugleich angenehm. Ich würde sagen, dass ich liebte, wenn ich wüsste, was Leben ist. Nun, bei der Wiedergabe von Gefühlsregungen, besonders in erotischen Szenen, hat der Leser mir leicht, besonders natürlich auch der heutige, forschende Leser, den Eindruck stereotyper Übergreifung mit Empfindlichkeit. Trotzdem ist aber, meine Damen und Herren, diese Stilebene durchaus erklärlich, wenn man sich vor Augen hält, dass seit den späten 60er Jahren der sogenannte zierliche Stil, dasjenige Erziehungsziel für die bürgerlichen Beamten des beginnenden Einheitsstaates war, der in Rhetorikschulen an den großen Rhetorikklassen der Universitäten vorgesetzt wurde. So hat Karl Heinrich Seibt, der große erste aufgeklärte Rhetoriklehrer an der Prager Universität, charakteristischerweise ein Schüler Gellerts in Leipzig gewesen, in seiner Abhandlung vom Unterschiede des zierlichen und des kurialen Stiles, vom Unterschiede des zierlichen und des kurialen Stiles, hierin nicht nur die Einsprach- und Sprichebene im Verkehr mit den Behörden gefordert, sondern gleichzeitig festgestellt, dass es noch eine ganz andere Wirkungsmöglichkeit gäbe, nämlich den zierlichen Stil der Empfindungen des Herzens. Und von ihnen verspricht er sich eine anhaltende Besserung des Bürgers zu Güte, Duldsamkeit und Patriotismus. Er sagt da, sage deinen Lesern, ich zitiere, dass der Geiz ein verabscheuungswürdiges Laster ist und belege dies aus den Geboten der Religion. Sie werden die Achseln zucken und sich abwenden. Male aber dieses Laster mit den glühenden Farben der Leidenschaft, mit den Empfindungen des Herzens und decke damit die Abneigung im Herzen deiner Leser, dann wirst du Erfolg haben, dann wirst du sie bessern können. Wenn wir nun, meine Damen und Herren, bedenken, dass diese Forderung nach dem zierlichen Stil einging in die großen Rhetorikklassen, nicht nur der Prager und der Wiener Universität, sondern auch zuerst der Savoyischen Ritterakademie, die dann in das Theresianum eingegliedert wurde und dort in den Rhetorikklassen gelehrt und vor allem für künftige Offiziere und Staatsbeamte gefordert wurde, so wissen wir, woher die emphatisch anmutende Stellung in einem Großteil der josephinischen für Bürgertugend, Bürgerehre und Patriotismus kämpfenden Romane herstammt. Dabei kommt es natürlich auch vor, dass die Moral schwächer ist als die Verpackung, in der sie serviert wird. So gewinnt die Angst etwa in Friedels Briefroman, Johann Friedels Briefroman Eleonore, um ihren Geliebten, unfreiwillige Komik, wenn ihr Ausdruck durch mythologische Bilder, hier ist es zum Beispiel das von der mythologischen Hydra, verwirklicht wird. Die Sprache erinnert, trotz dem Streben nach Zierlichkeit, an die alte Barocktragödie und ihren pathetischen Stil. Ich zitiere hier wieder. So wartete ich mich ab, bis ich in einen matten Schlummer sah. Oh Gott, wie ist es möglich, dass mein Herz diese Leiden noch erträgt, ohne darunter zu erliegen? Noch treffen die Tropfen des Angstschweißes über meine Schläfe herab. So fürchterlich waren meine Träume. Hart lag ich im Sarg und giftige Schlangen zerfraßen mein Herz. Zitat Ende. Das kommt natürlich daher, meine Damen und Herren, dass die Fülle der mythologischen Bilder, der ganzen Bildungssplitter aus der Antike, der wir in Wien dieser Zeit begegnen, vor allem natürlich auch im Volkstheater begegnen, niemals dazu benutzt wurde, um etwa eine Sozialutopie zu entwerfen, wie sie etwa Winkelmanns Konzept der Antike zugrunde liegt, sondern Zitat und Zitiergut waren, mit dem der aufgeklärte Bürger der josephinischen Zeit spielte, ohne tatsächlich aber eine gesellschaftsverändernde Utopie oder einen Traum des mit sich selbst und seiner Geschichte identischen Menschen zu entwerfen. Das etwa ist auch der Sinn und der Unterschied, der etwa zwischen Blumauers Aeneis-Travestie ist und etwa dem berühmten 18. Kapitel von Lessings Laokoon mit seiner Unterscheidung zwischen Vergil, dem Hof, und Homer, dem Volksdichter. Nun, diese emphatischen Techniken werden auch, meine Damen und Herren, bei der Beschreibung der Personen verwendet. Und es gibt also ganz beliebte Wirkungsmittel, Stereotype, die beim Leser dieser Zeit sicher gerötete Wangen und atemlose Spannung hervorgerufen haben. So ist zum Beispiel das Leiden der Unschuld und die Schwärze der an ihr als Prüfung begangenen Verbrechen ein beliebtes Mittel, um den Leser mit der dargebotenen jungen, empfindsamen Bürgertugend zu identifizieren. Zum Beispiel, Friedel hat in seinem Eleonore-Roman einen Bösewicht eingeführt, natürlich einen Jesuiten. Was das bedeutet, werde ich Ihnen gleich sagen. Er ist der Abate Veronese und der in dieser Hinsicht ganz unübertroffen ist. Er ist eine wahre Maschine an Gräueltaten. Er beginnt sein tatenreiches Leben als wandernder Weltpriester mit einem vierfachen Giftmord. Einer genügt also offenkundig nicht. Das Gift, das er seinen beiden Nebenbuhlern verabreicht, wird irrtümlich auch von seiner Geliebten und deren Mutter gegessen. Auf der Flucht entdeckt er ihr Tun, schlägt die Mutter voll ins Tod und schändet auch gleich noch die sterbende Geliebte, damit es also in einem abtritt. Hält man gegen diese emphatische Personenzeichnung diese Stücke etwa zum Beispiel publizistische Großformen der josephinischen Aufklärung, zum Beispiel die Eipeldauerbriefe von Josef Richter, so wird klar, dass die volkstümliche Publizistik in ihren vom Theater und der moralischen Wochenschrift beeinflussten Formen ebenfalls für die Mehrzahl der freimaurerischen Literaturtalente unter Josef II. Geeigneter war als der Roman, dessen Komplexität und Länge einfach die meisten unserer Autoren doch nicht meistern. Die aus einzelnen Schaubildchen zusammengesetzte Brieffolge, die vor allem keine konsequenten, durchgehaltenen Kompositionsprinzipien erforderte, gelang in vielen Fällen besser. So charakterisiert der Eipeldauer zum Beispiel eine Frau, zu der er auf dem gleichen Weg gekommen ist, wie in Richters gleichnamigen Roman Der Kasper und die schöne Nanette zu der Seine. Zitiere: Ich hätte mein Leben nicht geglaubt, dass sich meine Frau Gemahlin zur Würde einer gnädigen Frau schicken sollte. Der Herr Väter kennt's von keiner geborenen gnädigen Frau auseinander. Also Standesunterschied, soziale Repräsentanz werden hier als Milieu bedingt zusammengeworfen. Seit sein Scholopäum hat, ist um den ganzen Kopf gewachsen. Aber der Hals ist ihr nur steif verloren, dass kein Menschen von ihrer alten Bekanntschaft mehr grüßen kann. Leute, die keinen Charakter haben, kann es gar nicht um sich riechen. Im Bett bleibt es immer liegen, bis der Friseur aufdeckt. Und wenn es an der Toilette sitzt, so lernt es und schlagt es um und um, wie die rechten Damen des Wien es halt machen sollen. Zitat. In den meisten unserer vorliegenden Romane zeichnen sich also wie oben beschrieben zwei Stilschichten ab. Die eine besteht aus dem aus der europäischen Aufklärungsliteratur, aus der Rhetoriktradition und den empfindsamen Romanen Richardsons übernommenen Klischees in der Personenzeichnung, Motivbehandlung und Sprache der Empfindsamkeit. Die andere tritt aus diesem Klischee hervor als scharfe Wirklichkeitsbeobachtung in kleinen volkstümlichen Schaunerszenen, Freude am Witz, starke Betonung des Mimischen, man denke immerhin an die Nähe des Theaters, wozu eine gewisse Neigung zur Inkonsequenz und Lockerheit des Aufbaus hinzukommt. Dann ein Motiv, das diese Romane der josephinischen Aufklärung aus der Menge des gleichgestimmten europäischen Trivialprodukts heraushebt, ist eine deutliche Verschiebung des häufigen Geheimbundmotivs. Vielfach werden die leidenden Helden, besonders die Eleonore bei Friedel, aber auch etwa bei Franz Xaver von Steinsberg, von ganzen Personengruppen verfolgt und der physischen und moralischen Vernichtungsgefahr preisgegeben. Und bevorzugte Vertreter des abschreckenden Bundwesens sind nun die Jesuiten. In Friedels Roman, einem tatsächlichen Kriminalfall der Wiener Sozietät nachgebildeten Heinrich von Walheim, wird der unglückselige Titelheld das Opfer einer durch die ganze Wiener Gesellschaft reichenden Verschwörung, die eine Gruppe geheim weiter existierender Jesuiten anzettelt, um sein Erbteil in die Verfügungsgewalt zu bekommen und den verbotenen Orden neu zu begründen. Das polemische Modell des unsichtbaren, allgegenwärtigen und allmächtigen Bundes, der sich gegen Aufklärung und Biedersinn verschworen hat, bestimmt das Leben der einzelnen Figuren. Aber immer, wenn bürgerliche Unschuld in Bedrängnis gerät oder von rätselhaftem Unglück betroffen wird, enthüllt der Erzähler als Erklärung die bösen Vorfälle als das Wirken der im Geheimen weiter existierenden Jesuiten schlechthin. Diese werden als ein auf Leben und Tod zusammenstehender Orden gezeichnet, dessen Mitglieder zum absoluten Gehorsam verpflichtet sind. Steinsberg lässt in seinem satirischen Roman vom 40-jährigen Affen, übrigens keine sehr schmeichelhafte Satire auf Josef von Zeiten, seinen Affen Brida eine solche Jesuitenintrige erzählen, der sein Führer, der römische Bärentreiber, eine Karikatur auf Kaunitz, beinahe zum Opfer gefallen wäre. Dieser war der Liebhaber der Gouverneurin eines Distrikts gewesen und wurde durch den Einfluss, den er auf die hohe Dame ausübte, geistlichen Kreisen gefährlich. Man bediente sich nun eines ehemaligen Jesuiten, der nach der Ordensaufhebung scheinbar Weltpriester geworden war, um den Eindringling unauffällig loszuwerden. Dies geschieht, indem man ihm eine Zofe zuführt, die ihn mit Syphilis ansteckt und ihn so als Liebhaber der Gouverneurin außer Gefecht setzt. Als Kugler und Erfinder dieses ganzen schönen Plans dient natürlich jener Ex-Jesuit. Hier tritt also eines dem internationalen Trivialroman des Bundromans, wie Marianne Thalmann und Marion Beaujean dargestellt haben, derzeit häufiges Motiv in den Dienst der josephinischen antiklerikalen Polemik von Freimaurerkreisen. Für alle unerklärlichen Vorgänge und Unfälle des menschlichen Lebens kann der polemisch engagierte Autor eine Erklärung finden, welche die pragmatische Auffassung vom Erzählen ja auch von ihm verlangte. Die Lösung liegt immer im Wirken einer geheimen Organisation, die aufgedeckt und dem durch Aufklärung und Unterstützung der Maßnahmen des Kaisers ein Ende bereitet werden muss. Diesen verderblichen Bünden steht aber der Einfluss und die erzieherische Kraft der Freunde der Aufklärung und Toleranz gegenüber, die ebenfalls bündisch organisiert in der Welt dieser Romane erscheinen. Faustins Freund Traubach und Warwick, der Oberst Quenz im Heinrich von Walheim, der aufgeklärte Kaplan Isidor in der Eleonore und der Baron Hart im gleichnamigen Buch, sie alle stellen die Träger einer Gegenorganisation dar, die für die Fortschritte der Aufklärung und der Regierung im ununterbrochenen Kampf gegen die Jesuiten und die mit ihnen verbündeten Vertreter des alten Feudalmachers steht. In Friedensheinrich von Walheim ist etwa die auf dem Titelbild des zweiten Bandes stehende Illustration durch einen Stahlstich in einem Bild verkörpert, in dem ein Jesuit einen zum allgemeinen höheren Baumeister der Welt betenden Freimaurer hinterrücks erschießt. Das heißt also, die epische Welt wird reduziert auf die Auseinandersetzung zweier machtvoller Geheimbünde, die hier einander meucheln, wobei aber prinzipiell natürlich die Vertreter des Lichts Sieger bleiben und in sehr vielen dieser Romane in einer Apotheose nun ihren Sieg auf das Wirken des aufgeklärten Monarchen zurückführen. Darum unterscheiden sich aber doch die josephinischen Typen vom intereuropäischen Typ des sogenannten Geheimbundromans. Sie nehmen nämlich von jenem durchaus das vorgefertigte Vorbild, füllen es aber immer mit ganz aktuellen Inhalten. Es ist einmalig in der deutschsprachigen Literatur, dass etwa in Heinrich von Walheim der Bundroman angefügt wird mit einem Kriminalfall der damaligen Wiener Gesellschaft. Das ist also tatsächlich die Aktualisierung eines vorgegebenen trivialen Formgerüsts im Hinblick auf rhetorische Polemik für eine bestimmte ideologische Zielsetzung und gegen eine aufgeworfene Gewalt der Vergangenheit. Und die mit dem Sieg des Lichts entworfene Utopie wird fast immer als erreichbare Zukunft dargestellt. Je weiter allerdings, meine Damen und Herren, das Ende des Jahrhunderts nahte und je ferner die Forderungen aufgeklärten Denkens durch die bedingten Reaktionen auf die Französische Revolution rückten, desto esoterischer und damit aber auch schablonenhafter erscheint der Geheimbundroman. Das maurerische Durchlaufen aller Erkenntnisstufen und Prüfungsgrade wird schließlich mit dem Reisemotiv in den Exotismus und mit mittelalterlichen Stoffen immer enger verquickt. Die beginnende Ansiedlung der Geheimbundromane im Mittelalter, etwa ab 1792, hängt aber sonderbarerweise selbst wieder mit einer Phase der Freimaurerei zusammen. Sie sei nämlich über die Vermittlung der Kreuzritter aus Ägypten gekommen. Und es war der ab 1785 in der Wiener Gesellschaft viel gelesene und verbreitete Sethos von Terrasson, der die orientalisch-mystische Überlieferung der Logen, vor allem die Anklänge an die Isis-Verehrung, in die Literatur der Zeitgebundenheit offensichtlich hineinbrachte. Was nun Sethos über die Pythagoreer ihren Geheimbund und seine Bedeutung als Erzieher zum Frieden und zur Toleranz gesagt wird, das kehrt nun auch im Dialogroman Marc Aurel von Ignaz Aurel Fessler wieder. Hier werden die Pythagoreer als eine Art idealisierter Freimaurerbund geschildert, der dessen geheimes Wirken zum Segen der Menschheit vor allem durch die Tätigkeit als Erzieher der Regenten wirksam wird. Ich zitiere, sie bestrebten sich, den Lehren des Meisters getreu, nur die Väter und Wohltäter des Volkes zu sein. Durch die höchsten Maßregeln vertilgten oder hinderten sie die übermäßig drückende Gewalt eines oder mehrerer Tyrannen. Erhielten Eintrag und Frieden unter allen Ständen und führten in verschiedenen Städten und Kreisen eine gemäßigte, auf das allgemeine Glück abzielende aristokratische Regierungsform ein. Um dies alles zustande zu bringen, mussten sie notwendig alle wichtigen und öffentlichen Geschäfte an sich ziehen, woraus dann folgte, dass in den Geheimen und Höchsten Rat täglich wichtige Nachrichten eingelaufen, geheime Entwürfe gemacht und über die Aufnahme neuer Bundesgenossen, über die Machtnachstellungen listiger Feinde, über die Notwendigkeit, neue Gesetze zu machen oder die Veralteten zu erneuern und unter anderem das Wohl des ganzen Bundes betreffenden Dinge ernsthafte Beratschlagungen angestellt werden mussten. Hier war die strengste Verschwiegenheit und genaueste Prüfung derjenigen, die an diesen Geheimnissen teilzunehmen wünschten, notwendig. Zitat Ende. Sie sehen also, dass Fessler hier gleichsam das Bild des freien Bundes, in dem der Bürger also seine Freiheit, seine Gefühle entfalten kann, reduziert wird auf das Wirken einer geheimen, die Regierungsgeschäfte an sich reißenden Gesellschaft, die bewusst in den Dienst des Fürsten sich stellt, der von ihr erzogen werden soll. Das hier entworfene Bild einer solchen Geheimgesellschaft wird noch immer, also bei Fessler, aber unter dem Aspekt gesellschaftsbildender und reformerischer Tätigkeit gesehen, mit der eine gewisse Öffentlichkeitsbezogenheit verbunden ist. Den späteren Geheimbundromanen der Zeit fehlt dieser Zug. Sie sind im Mittelalter angesiedelt und benutzen das vorgegebene Grundmuster des Bundmodells nur mehr zu reinem Unterhaltungseffekt. Um die Spannung des Lesers zu erhöhen und um für die unwahrscheinlichsten Abenteuer und Geschehnisse stets eine plausible Erklärung an der Hand zu haben. Damit verliert später das Geheimbundmotiv nach 1800 seine gesellschaftspolitische Aktualität und wird zur Gestaltung einer irrationalen Macht, die den Romanhelden nur die Wahl zwischen Abhängigkeit und Gefährdung oder Verborgenheit und Armseligkeit lässt. Man ist versucht, diesen Zug mit dem Anwachsen und der schließlichen Herrschaft der Reaktion und der Jahrhundertwende in Verbindung zu bringen. Ich danke Ihnen. Cerco di riassumere in breve questa dilatantissima relazione. Prego subito di scusare che le citazioni di una comicità esuberante non li posso rendere. E allora si trattava soprattutto della letteratura del romanzo col motivo centrale della società segreta cara al romanzo del periodo dell'illuminismo. Il professor Bauer si è concentrato soprattutto all'analisi di tre romanzi, cioè al romanzo di Petzel, il Faustin del 1783, con delle tendenze soprattutto fortemente anticlericali, il romanzo di Weidmann, Held im gemeinen Leben, del 1785, che esalta ed enfatizza soprattutto l'eroe borghese e la moralità dell'eroe borghese contro l'aristocrazia ormai decadente, e il Marco Arelli Fessler del 1792, che è una specie di apoteosi, se quello ho capito bene, della responsabilità del gerarca, del monaca illuminato. I programmi, cioè, di questi romanzi del periodo illuminista sono allora ovvi, cioè anticlericalismo, morale borghese contro irresponsabilità della classe aristocratica ormai decadente. Sotto il punto di vista della forma, il romanzo di questo periodo sta chiaramente nella paternità di tre tradizioni, cioè la tradizione retorica che si basa soprattutto sull'educazione dell'ordine gesuitico, sembra che meno influenza abbia la tradizione della retorica protestante, che non si è mai che non è mai diventata un'influenza notevole a Vienna. La seconda, il secondo filone è soprattutto la tradizione retorica della Romagna, soprattutto la ragion poetica, per quello che mi sono notato. E il terzo, ovviamente, l'incontro con le teorie, e soprattutto la teoria del romanzo, la teoria della forma epica, soprattutto, dell'ambito germanico, cioè della tedesca, dell'ambito tedesco. Da notare l'antagonismo fosse forte, ma comunque il vedere due filoni di sviluppo, cioè uno di un crescente pragmatismo nello sviluppo epico della forma, contro sempre ancora un raccontare che si orienta alla historiografia sempre esemplare, di tipo dell'exemplum, sempre della tradizione gesuitica. Per quanto riguarda allora il Faustin, che è stato sempre considerato una specie di Bildungsroman di tipo fortemente triviale, assolutamente non alla pari di altra produzione di questo tempo, per quello che ho capito il professore non è molto d'accordo con questa totale sottovalutazione del romanzo di Faustin, se ho capito bene. È chiaro che il Faustin è un romanzo che descrive un viaggio, ovvio, un Bildungsroman. Il viaggio però si sviluppa in tre tappe. La prima tappa è la barriera, l'Italia, la Spagna. La seconda tappa l'America centrale e l'America del Nord. La terza tappa è il ritorno attraverso la Francia, Berlino e attraverso Berlino, finalmente a Jena. È chiaro che il primo passaggio è da mettere in correlazione con un anticlericalismo anche non riflettuto. Il secondo, si dava appunto l'esempio che Faustin cerca di abrogare delle festività cattoliche in Baviera dove rischia la lapidazione. La seconda tappa del viaggio, nell'America centrale e nell'America del Nord, soprattutto la problematicità della schiavitù. La terza tappa, viaggio di ritorno attraverso la Francia, Berlino e a Vienna, il riscontrare la causa di questa superstizione e del problema della schiavitù, ovviamente nell'assolutismo di antica data. Si ripete il motivo della lapidazione. A Monaco Faustin vive la lapidazione della casa di un massone. Alla fine la storia si chiude in bellezza con l'apoteosi di Giuseppe II, del monarca, cioè assoluto illuminato, che finisce in gloria la storia. Weidmann invece, Held im gemeinen Leben, propone la nuova morale del Sieg über sich, cioè dalla vittoria su stessi, che il nuovo eroe è un eroe non più aristocratico, né cortese ovviamente, ma un eroe di tipo borghese. La storia è intricata con una trivialissima storia d'amore del borghese, appunto del borghese Held, del borghese eroe, con una giovane nobile, ovviamente come vuole il romanzo triviale, con un personaggio cattivo dell'aristocrazia decaduta, che cerca che è ovviamente anche il colpevole di tutte le vicende inscindibili del romanzo. Alla fin fine, ovviamente, l'eroe borghese sposa la sua principessina, che ha il nome parlante di Serafina. Sta di fatto, cioè, che i cliché più incredibili stanno accanto a descrizioni assai veraci anche della miseria sociale. Le stereotipizzazioni sono comprensibili e sono da attribuire soprattutto all'influenza del nuovo zierlichen Stil, cioè dello stile grazioso sarebbe, no? Che in questo momento viene proposto soprattutto dalle università di retorica di Praga e di Vienna, che vedono nello stile grazioso, questo zierliche Stil, lo stile da insegnare ovviamente a tutti gli impiegati di Stato, è chiaro, ma che diventi anche la lingua di cultura degli stati nazionali emergenti. Ovviamente l'intento di questo Zio di Chastel è di nuovo di tipo educativo. Questo Zio di Chastel dovrebbe farne dell'uomo ovviamente un cittadino, è ancora detto troppo, un suddito di buona virtù. E in questo caso appunto succede che lo stile troppo ricercato, troppo grazioso, contraddica il contenuto virtuosistico, il contenuto morale, cosa che crea una comicità qualche volta stravolgente, quando con delle paroloni di grande enfasi si va a frarare anche la virtù più grande che si voglia dimostrare. In questa forte polarizzazione di pura virtù da una parte e ovviamente più nero colpevolismo dall'altra, c'è appunto da notare, affiora il motivo, che gli esponenti della più nera colpevolezza sono i gesuiti. Italiani. Questo motivo che ritorna continuamente, cioè che le persone assolutamente di stampo negativo sono appartenenti a questa società segreta, appunto, che sono i gesuiti. Certo. I gesuiti che cercano con tutti i motivi, ovviamente non leciti, di ristabilire l'ordine e la loro vecchia potenza. Alla fin fine è chiaro che però che trionfa sempre la virtù, e qua adesso si verifica una cosa molto strana, c'è una specie di contrapposizione di società segreta nera, nerissima, nerastra da una parte, e sempre la società segreta dall'altra, cioè la società massone soprattutto, la società comunque portatore di idee illuminate, di idee della luce, alla cima della piramide, il monarca illuminato. Il romanzo di società segrete, che è un cliché internazionale a questo momento storico, pone a disposizione allora sì i motivi, i cliché, le forme anche, però nell'ambito del romanzo del periodo illuminista austriaco-viennese viene riempito con un contenuto storico preciso solo di questo momento. Sì. Però lo sviluppo di questi meccanismi si affievoliscono sempre di più con l'avvicinarsi della fine del secolo e con l'avvento della rivoluzione francese, per quello che ho capito bene, cioè la costruzione dell'educazione massone tramite vari gradi di perfezionarsi viene sempre di più paragonato con il percorso di viaggi, cioè il viaggio interno e il viaggio esteriore, cioè si fonde sempre di più con elementi esoterici e anche esotici, e in più l'azione si sposta sempre di più via dal periodo attuale, verso il Medioevo, addirittura verso l'Antichità. Una svolta proprio nella tecnica del romanzo della società segreta. Il professor Bauer cita il Marc Aureli di Fesla del 1792, che è stato sempre preso così come il Marc Aureli fosse soltanto una enfatizzazione, un'apoteosi di Giuseppe II. Sembra che la cosa sia un po' più complicata, cioè i Pitagorei di Marc Aureli vengono visti come una specie di massoni ideali, soltanto che sì, sono senz'altro dei cittadini liberi nell'ambito di una società segreta, però vengono educati non tanto a diventare individui appunto illuminati, ma soprattutto vengono educati ad essere portatori di un perfetto governo, di un perfetto governo. Questo nel Marco Aurelio. Nel Marco Aurelio. Dopo questo ultimo tentativo di riempire di un contenuto che cautamente si potrebbe dire politico questi romanzi, i romanzi su società segrete più tardi si sperdono nel puro e semplice avventurismo, cioè la struttura, la forma si trivializza al massimo ed è solo tanto la struttura e la scusa per scrivere romanzi di avventure incredibili. E con ciò il romanzo perde la sua brisanza, il suo impulso, la sua spinta di tipo socio-politica. Grazie.